Und damit wir es nun nochmal ganz genau wissen, heute ist Donnerstag, der 17. März 1966. Sie hören jetzt das RIAS Frühprogramm Was gibt's Neues? Aktuelles und Musik aus Berlin, am Mikrofon Peter Hermes. Und jetzt kommt jemand anders ans Mikrofon. Jetzt ist es nämlich, ich hatte es Ihnen vorhin versprochen, Zeit für die Nachrichten, für unsere ausführliche Nachrichtenübersicht. Andreas Berg hält sie schon für Sie bereit. Bitte, Herr Berg. Das Weltraumrendezvous der amerikanischen Gemini-8-Kapsel mit einer Agena-Rakete musste in der Nacht vorzeitig abgebrochen werden. Die Raumfahrer Armstrong und Scott verloren nach geglückter Ankoppelung von Gemini 8 an die Rakete die Kontrolle über die beiden Raumfahrzeuge und mussten aus Sicherheitsgründen ihre Kapsel von der Rakete wieder lösen. Da die Steuerraketen von Gemini 8 während des Rendezvous aus bisher ungeklärten Gründen ausfielen, ordnete das Kontrollzentrum in Houston die vorzeitige Landung an. Um 4.24 Uhr gingen Armstrong und Scott mit ihrem Raumschiff in einem vorausbestimmten Landegebiet etwa 800 Kilometer östlich der japanischen Insel Okinawa auf dem Pazifik nieder. Zu dieser Zeit war an dieser Stelle heller Tag und die See war relativ ruhig. Forschmänner der amerikanischen Luftwaffe sprangen von Suchflugzeugen ab und befestigten das Schwimmfloß an der Raumkapsel. Um 5.30 Uhr war der erste Kontakt zwischen den Froschmännern und den beiden Astronauten hergestellt. Armstrong und Scott bestanden darauf, die Ankunft des Zerstörers Mason abzuwarten, der gegen 7 Uhr an der Landestelle erwartet wird. Armstrong und Scott öffneten die beiden Klappen ihres Raumschiffes. Die Froschmänner berichteten, die Astronauten seien wohl auf. Während des Landemanövers war die Funkverbindung für längere Zeit unterbrochen. Die unerwartete Notlandung wurde in der ganzen Welt mit Spannung und Anteilnahme verfolgt. Die beiden Astronauten hatten sich durch den Ausfall der Steuerdüsen vorübergehend in großer Gefahr befunden. Nach Mitteilung aus Houston waren sie jedoch jederzeit Herr der Situation. Kurz nach Mitternacht war es Armstrong und Scott gelungen, ihre Raumkapsel Gemini 8 mit der Atlas Agena-Rakete fest zu verbinden. Chefpilot Armstrong führte in rund 297 Kilometer Höhe über dem südamerikanischen Kontinent die Spitze seines mit etwa 28.000 Kilometer Geschwindigkeit in der Stunde um die Erde rasenden Fahrzeugs in eine hierfür vorgesehene Ausbuchtung der unbemannten Agena-Rakete. Anschließend rastete ein Mechanismus ein, der die beiden Körper zu einem Raumschiff verband. Vor dem Koppelungsmanöver, für dessen Gelingen Armstrong mehrere schwierige Kurskorrekturen seiner Kapsel vornehmen musste, waren Gemini 8 und der Agena-Zielflugkörper etwa 40 Stunden lang im Formationsflug durch den Raum gerast. Die gelungene Koppelung stellt einen entscheidenden Fortschritt im Rahmen des Programms für eine bemannte Landung auf dem Mond dar. Zugleich wurde mit diesem Experiment bewiesen, dass es möglich ist, mehrere Körper im Raum zu einer Station zusammenzufügen. Präsident Johnson erklärte, die Vereinigten Staaten hätten damit den bisher größten Erfolg in der internationalen Raumfahrt erzielt.